Seit er zum ersten Mal amerikanischen Boden betreten hat, schrieb der Cincinnati Enquirer über einen solchen Flüchtling, wird er von Stadt zu Stadt, von Haus zu Haus verfolgt, von rachsüchtigen Männern, die zum Äußersten entschlossen sind. Er zog von einem Ort zum anderen, doch überall lauerten neue, geheimnisvolle, gefährliche Gestalten auf ihn in dunklen Ecken und Gassen. Eines Morgens war dieser Flüchtling aus der Stadt, in die er eben erst gekommen war, verschwunden. Ein Gesicht, das er einmal zu oft gesehen hatte, trieb ihn zur nächsten Zwischenstation. Aus dem Städtchen Hillsville, Pennsylvania, flohen innerhalb eines halben Jahres 200 Menschen zurück nach Italien. Viele mehr hatten das größere Newcastle verlassen, ohne Angabe von Gründen oder einer Nachsendeadresse. Es war leicht, in diesen Albtraum zu geraten. Man musste nur zufällig ein Gespräch mit anhören. Benjamin D. Gilda war nach Philadelphia ausgewandert und hatte dort durch harte Arbeit und eisernes Sparen ein Schuhmachergeschäft aufgebaut. Sein Mitbewohner, ein Mann namens Morelli, war heimliches Mitglied der Black Hand und irgendwann überzeugt, De Gilda habe ein Gespräch mitbekommen, das Morelli mit einem Mordkomplott in Verbindung brachte. Der Bund stellte De Gilda vor die Wahl, mitmachen oder sterben. Er weigerte sich. Weder Überredungskunst noch Drohungen, so eine Lokalzeitung, beeindruckten den Schuhmacher. De Gilda zog in eine andere Stadt und mühte sich, keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dann, eines Nachmittags, er reparierte gerade den Schuh eines Kunden, sah er von seiner Werkbank auf und blickte durchs Schaufenster in die Augen von Morelli. De Gilda rutschte das Herz in die Hose. Doch Morelli lächelte und winkte ihm zu. Der Schuhmacher legte sein Werkzeug nieder und ging langsam zum Fenster. Freundlich bat Morelli ihn zum Reden vor die Tür. Es sei alles in Ordnung, er wolle ihm nichts tun. Schließlich öffnete De Gilda die Ladentür und die beiden Männer gingen ein Stück miteinander. An einem abgeschiedenen Ort zog Morelli ein Rasiermesser und schwang es nach De Gildas Kehle. Der zuckte im letzten Augenblick zurück, wodurch die Klinge ihr Ziel verfehlte und ihm stattdessen einen tiefen Schnitt quer übers Gesicht zog. Stark blutend rannte er um sein Leben. Als Morelli von der Polizei geschnappt wurde, gestand er, Mitglied der Black Hand zu sein und von seinem Anführer, einem Mann namens De Felix, $75 bekommen zu haben, um den Schuhmacher für immer zum Schweigen zu bringen. Die Polizei teilte De Gilda mit, man wolle den Bandenführer festnehmen, doch der junge Schuhmacher, dessen Aufenthaltsort nun bekannt und dessen Gesicht an der Narbe leicht erkennbar war, wusste, dass er sein Leben so gut wie verwirkt hatte. Er kaufte sich eine Waffe, dann sperrte er seinen Laden zu und nahm eine Straßenbahn nach Philadelphia. Dort durchstreifte er die Straßen, suchte die Felix überall, wo dieser sich gewöhnlich herumtrieb. Als er den Bandenchef mit dessen Vater über die Straße gehen sah, zog De Gilda seine Pistole, zielte und drückte ab. Heftig blutend ging De Felix zu Boden. Ein roter Nebel legte sich nun über De Gilda. Er schoss auf De Felix Vater, verfehlte ihn aber. Daraufhin zog er ein Messer und rammte es dem alten Mann tödlich in die Brust. Dann hielt er sich die Pistole an die Schläfe und drückte ab. Er taumelte noch einige hundert Meter weiter bis zu einem Feld, wo er tot zusammenbrach.